ARD. Er kommt aus Padua, wo er studiert hat. Mit diesen Worten stellte man mich überall vor. Und sie trugen mir kaum ausgesprochen die stillschweigende Achtung aller jungen Leute meiner Herkunft und meines Alters ein, Glückwünsche von Familienvätern und Liebkosungen von älteren Damen, von denen etliche nicht alt waren, aber gerne dafür gegolten hätten, um mich schicklicherweise umarmen zu können. Der Pfarrer von San Samuele namens Tosello übernahm mich in seine Kirche und stellte mich dem Patriarchen von Venedig, Monsignore Corra, vor, der mir eine Tonsur schor und mir aus besonderer Gnade 4 Monate später die 4 niederen Weihen erteilte. Die Freude meiner Großmutter war grenzenlos. Man fand für mich sogleich gute Lehrer, bei denen ich meine Studien fortsetzen konnte. Signor Baffo wählte außerdem Abate Schiavo, um mich ein reines Schriftitalienisch und vor allem die Sprache der Poesie zu lehren, für die ich eine entschiedene Vorliebe hatte. Ich war zusammen mit meinem Bruder Francesco, der Theaterarchitektur studieren sollte, aufs Beste untergebracht. Meine Schwester und mein jüngster Bruder lebten bei meiner Großmutter in einem anderen Haus, das ihr gehörte und in dem sie sterben wollte, weil ihr Mann darin gestorben war. Ich wohnte im gleichen Haus, in dem ich meinen Vater verloren hatte und für das meine Mutter immer noch die Miete bezahlte. Es war groß und sehr schön möbliert. Obwohl Abate Grimani mein wichtigster Gönner sein sollte, sah ich ihn doch nur selten. Ich hielt mich mehr an Signor Malipiero, dem ich Pfarrer Tosello zuerst vorgestellt hatte. Er war Senator, ohne sich jedoch mit seinen 70 Jahren noch mit Staatsgeschäften zu befassen, und führte in seinem Palazzo ein glückliches Leben, aß gut und sah allabendlich eine ausgewählte Gesellschaft von Damen bei sich, die einst ein lockeres Leben geführt hatten, und von geistreichen Männern, die alles wussten, was es in der Stadt Neues gab. Der alte Herr war unbeweibt und reich, wurde aber 3 oder 4 Mal jährlich von sehr schmerzhaften Gichtanfällen heimgesucht, die ihm bald das eine, bald das andere Glied lähmten, so dass er schließlich den ganzen Körper nicht mehr bewegen konnte. Nur der Kopf, die Lunge und der Magen waren verschont geblieben. Er war ein schöner Mann, ein Feinschmecker und Schlemmer und sehr geistreich. Er verfügte über große Weltkenntnis, über die den Venezianern eigene Beredsamkeit und über jene scharfsinnige Weisheit, die einem Senator bleibt, wenn er sich nach 40-jähriger Lenkung der Republik zurückzieht und wenn er erst zu dem Zeitpunkt aufhört, dem schönen Geschlecht den Hof zu machen, nachdem er 20 Mätressen gehabt und es als aussichtslos erkannt hat, noch einer gefallen zu können. Diesem fast gelähmten Mann sah man davon nichts an, wenn er saß, wenn er sprach oder bei Tisch war. Er aß täglich nur einmal und ganz allein, weil er keine Zähne mehr hatte und doppelt so viel Zeit brauchte wie ein Gast, der die Mahlzeit mit ihm geteilt hätte. Er wollte sich weder aus Höflichkeit gegen seine Gäste beeilen, noch sie zum Warten gezwungen sehen, bis er mit seinen kräftigen Kiefern alles zerkleinert hatte, was er verzehren wollte. Aus diesem einzigen Grunde nahm er die Verdrießlichkeit, allein zu speisen, in Kauf, sehr zum Missfallen seines vorzüglichen Kochs. Als mir der Pfarrer zum ersten Mal die Ehre erwies, mich seiner Exzellenz vorzustellen, widersetzte ich mich sehr respektvoll dieser seiner Ansicht, die bisher alle ohne Einwand hinnahmen. Ich sagte ihm, er solle doch einfach solche Leute zu Tisch laden, die ohnehin für 2 äßen. »Aber wo finde ich solche Leute?« »Die Sache ist gewiss nicht einfach. Eure Exzellenz sollten einige Tischgenossen erproben, und wenn sie die gewünschten gefunden haben, sie sich auch zu erhalten verstehen, ohne ihnen den wahren Grund mitzuteilen. Denn kein wohlerzogener Mensch auf der Welt möchte, dass man von ihm sagt, er habe nur darum, die Ehre mit eurer Exzellenz zu speisen, weil er doppelt so viel esse wie andere.« Seine Exzellenz erfasste die ganze Beweiskraft meiner Worte und sagte dem Pfarrer, er solle mich am nächsten Tag zum Mittagessen mitbringen. Als er feststellte, dass ich zu den guten Lehren ein noch besseres Beispiel gab, machte er mich zu seinem täglichen Tischgenossen. Er gewährte mir Zutritt zu seinen Abendgesellschaften und sagte mir, dabei würde ich eine weit größere Wissenschaft erlernen als die Philosophie Gassendis, die er mich damals anstelle der Peripatetischen studieren ließ, von der er nichts hielt. Er gab mir Anweisungen, deren Beachtung er für unerlässlich hielt, damit ich an seinen Gesellschaften teilnehmen könne, denn jeder werde sich wundern, dort einen so jungen Menschen zu treffen. Er gebot mir, nie zu reden, außer zur Beantwortung von Fragen, die man an mich richte. Vor allem nie meine Ansicht über irgendetwas zu äußern, denn mit 15 Jahren stehe es mir noch nicht zu, eine zu haben. Durch getreues Befolgen seiner Anordnungen gewann ich mir seine Achtung, und binnen weniger Tage war ich für alle Damen, die zu ihm kamen, der Sohn des Hauses. Als junger, unbedeutender Abbate sollte ich sie begleiten, wenn sie ihre Töchter oder ihre Nichten an den Sprechgittern der Klöster besuchten, wo diese in Pension lebten. Ich konnte zu jeder Tageszeit unangemeldet zu ihnen kommen. Man machte mir Vorwürfe, wenn ich eine Woche verstreichen ließ, ohne mich zu zeigen. Wenn ich in die Zimmer der Töchter ging, hörte ich sie wohl davonlaufen, aber sie schalten sich selbst närrisch, sobald sie sahen, dass nur ich es war. Ich fand ihr Vertrauen reizend. Signor Malipiero vergnügte sich vor Tisch damit, mich zu fragen, welche Annehmlichkeiten mir der Empfang durch die hochlöblichen Damen verschaffe, die ich bei ihm kennengelernt hätte, fügte aber, bevor ich antworten konnte, hinzu, sie seien die Tugend selbst. Und jeder würde mich für einen Lumpen ansehen, wenn ich ihren guten Ruf, den sie in der Gesellschaft genossen, schmälern wollte. Auf diese Weise lehrte er mich unmerklich das weise Gebot der Verschwiegenheit. Die vielen angenehmen Bekanntschaften mit Frauen, die man wohl anständig nennt, erweckten in mir das Verlangen, durch mein Äußeres und durch die Eleganz meiner Kleidung zu gefallen. Doch mein Pfarrer fand das tadelnswert, und darin war er mit meiner Großmutter einig. Eines Tages nahm er mich beiseite und sagte mit honigsüßen Worten, »In dem Stand, den ich gewählt hätte, müsse ich trachten, Gott durch meinen Geist und nicht den Menschen durch mein Äußeres zu gefallen.« Er verurteilte meine allzu kunstreiche Frisur und den zarten Duft meiner Pomade. Er meinte, der Teufel habe mich bei den Haaren genommen und ich würde noch exkommuniziert, wenn ich mein Haupt weiter so pflege, gemäß den Worten eines ökumenischen Konzils. »Clerius qui nutrit comam, anathema sit.« Im Kirchenbann sei der Geistliche, der sein Haar lang trägt. Als Antwort verwies ich auf das Beispiel von 100 Abbaten, die man doch nicht als exkommuniziert ansehen könne und die man in Ruhe lasse, obwohl sie dreimal mehr Puder auflegten als ich, der sich nur hauchdünn pudere, und obwohl sie ambraduftende Pomaden verwendeten, die selbst Frauen im Wochenbett dahinschmelzen ließen, während die meine nach Jasmin rieche und mir die Komplimente jeder Gesellschaft eintrage, die ich besuche. Schließlich sagte ich ihm noch, »Wenn ich hätte stinken wollen, so wäre ich Kapuziner geworden. Es tue mir herzlich leid, aber darin könne ich ihm nicht gehorchen.« Drei oder vier Tage später überredete er meine Großmutter, ihn am Morgen zu einer Stunde in mein Zimmer einzulassen, zu der ich noch schlief. Sie hat mir nachher geschworen, wenn sie gewusst hätte, was er tun werde, hätte sie ihm nie die Tür geöffnet. Der überhebliche Priester trat aus lauter Liebe zu mir leise an mein Bett und schnitt mir mit einer scharfen Schere unbarmherzig über der Stirn alle Haare von einem Ohr zum andern ab. Mein Bruder Francesco, der im Nebenzimmer lag, sah es wohl, ließ ihn jedoch gewähren. Er freute sich sogar diebisch darüber, denn da er eine Perücke trug, mißgönnte er mir meine schönen Haare. Zeitlebens war er neidisch, verstand es aber, ich weiß nicht wie, Neid mit Freundschaft zu verquicken. Seine Untugend hat sich wohl im Alter gelegt, ebenso wie alle meine Laster. Ich erwachte erst, als das Werk schon vollbracht war. Der Pfarrer verschwand, als wäre nichts geschehen. Erst meine beiden Hände ließen mich das ganze Gräuel dieser unerhörten Maßregelung erkennen. Wie grenzenlos waren mein Zorn und meine Entrüstung. Welche Rachepläne brütete ich aus, sobald ich einen Spiegel zur Hand nahm und sah, in welchen Zustand mich der vermessene Priester gebracht hatte. Auf mein Toben hin eilte meine Großmutter herbei, während mein Bruder mich auslachte. Die alte Frau beruhigte mich etwas, als sie zugab, dass der Pfarrer die Grenzen der erlaubten Strafe überschritten habe. Fest zur Rache entschlossen, zog ich mich an und wälzte dabei 100 finstere Pläne. Ich hielt mich für berechtigt, blutige Rache zu üben, und alle Gesetze würden mich schützen. Da die Theater offen waren, ging ich maskiert aus und begab mich zu dem Advokaten Carrara, den ich bei Signor Malipiero kennengelernt hatte, um mich zu erkundigen, ob ich den Pfarrer gerichtlich belangen könnte. Er sagte mir, erst vor kurzem habe man eine ganze Familie zugrunde gerichtet, weil ihr Oberhaupt einem slawonischen Händler den Schnurrbart abgeschnitten hatte, und das sei doch wesentlich weniger als ein ganzer Schopf. Mein Auftrag genüge, wenn ich auf der Stelle dem Pfarrer mit einer außergerichtlichen Klage zu Leibe rücken wolle, die ihm Schrecken einjagen würde. Ich bat ihn, das zu veranlassen, und auch am Abend Signor Malipiero zu erzählen, warum ich nicht zum Mittagessen erschienen sei. Selbstverständlich konnte ich nicht mehr ohne Maske ausgehen, bis meine Haare wieder nachgewachsen waren. Ich aß mit meinem Bruder reichlich schlecht zu Mittag. Mein Missgeschick brachte mich in die Zwangslage, dass ich auf die vorzügliche Tafel, an die mich Signor Malipiero gewöhnt hatte, verzichten musste. Und das war noch nicht der ärgste Kummer, den ich wegen des gewalttätigen Pfarrers, dessen Taufkind ich war, zu ertragen hatte. Mich erfüllte solche Wut, dass mir die Tränen in die Augen stiegen. Ich war ganz untröstlich, weil dieser Schimpf auch seine komische Seite hatte und mich lächerlich machte. Und das hielt ich für ehrenrühriger als ein Verbrechen. Ich ging früh zu Bett, und nach einem guten 10-stündigen Schlaf war ich weniger streitsüchtig, aber nicht minder entschlossen, mich mit Hilfe der zuständigen Autorität zu rächen. Ich zog mich gerade an, um die außergerichtliche Klage bei Signor Carrara einzusehen, als ein geschickter Friseur erschien, den ich von Signora Contarini her kannte. Er erklärte, Signor Malipiero schicke ihn, damit er mir die Haare so zurechtmache, dass ich ausgehen könne, denn er erwarte mich noch heute bei sich zum Mittagessen. Er sah sich den Schaden an und meinte lächelnd, ich solle ihn nur machen lassen. Er könne mich bestimmt so herrichten, dass ich noch eleganter frisiert als zuvor ausgehen könne. Der geschickte Bursche stutzte mir vorn alle Haare ebenso lang wie die abgeschnittenen und machte mir einen so schönen Bürstenschnitt zurecht, dass ich zufrieden, besänftigt und gerecht war. Ich vergaß den Schimpf auch sofort, ging zum Advokaten, um ihm zu sagen, dass ich mich nicht mehr rächen wolle, und eilte zu Signor Malipiero, wo ich zufällig gerade den Pfarrer antraf, dem ich trotz meiner Schadenfreude einen vernichtenden Blick zuwarf. Man erwähnte die Sache nicht, aber Signor Malipiero blieb nichts verborgen, und der Pfarrer ging voll Reue über seine Tat fort. Denn jetzt war meine Frisur so geziert, dass sie tatsächlich die Exkommunikation verdiente. Als mein herzloser Taufpate fortgegangen war, sprach ich zu Signor Malipiero ganz offen. Ich sagte ihm klipp und klar, dass ich mir eine andere Pfarre suchen würde, denn ich wollte um keinen Preis länger jemandem unterstellt sein, der solcher Übergriffe fähig sei. Der verständige Greis sagte mir, ich hätte recht. Das war das beste Mittel, bei mir alles zu erreichen, was man wollte. Am Abend gratulierte mir die ganze Gesellschaft, die schon von der Geschichte wusste. Alle versicherten mir, meine Frisur sei ganz besonders hübsch. Ich war hoch erfreut. Noch zufriedener war ich, dass Signor Malipiero, als schon 14 Tage seit dem Vorfall vergangen waren, nie davon sprach, dass ich mich wieder in meiner Kirche melden solle. Nur meine Großmutter langweilte mich dauernd damit, ich müsse wieder hingehen. Doch als ich schon glaubte, der Senator werde überhaupt nicht mehr davon sprechen, sagte er mir zu meiner großen Überraschung, ich hätte nun eine Gelegenheit, von meinem Pfarrer eine völlige Genugtuung zu erhalten und in die Kirche zurückzukehren. In meiner Eigenschaft als Präsident der Bruderschaft vom Heiligen Sakrament steht es bei mir, fuhr er fort, den Prediger zu wählen, der am 4. Sonntag dieses Monats, also am Tag nach Weihnachten, die Festpredigt hält. Nun werde ich dich vorschlagen, und ich bin überzeugt, er wird es nicht wagen, dich abzulehnen. Was sagst du zu diesem Triumph? Findest du ihn nicht gelungen? Über diesen Vorschlag war ich aufs Höchste verwundert, denn es war mir niemals in den Sinn gekommen, Prediger zu werden, noch mich für fähig zu halten, eine Predigt zu verfassen und auch zu halten. Ich erwiderte, das sei gewiss nur Spaß. Als er mir aber versicherte, er spreche in vollem Ernst, genügte ihm eine einzige Minute, um mich zu überreden und mir die Gewissheit zu geben, dass ich dazu geboren sei, der größte Prediger des Jahrhunderts zu werden, sobald ich etwas Fett angesetzt hätte, denn damals war ich noch sehr mager. Ich zweifelte weder an meiner Stimme noch an meiner Wirkung, und was den Entwurf betraf, so traute ich mir ohne weiteres zu, ein Meisterwerk zu schaffen. Ich erklärte ihm, ich sei bereit und könne es kaum erwarten, nach Hause zu kommen und mit der Niederschrift meiner Festpredigt zu beginnen. Zwar bin ich kein Theologe, sagte ich zu ihm, aber ich kenne die Materie. Ich werde überraschende und noch nie vernommene Dinge sagen. Am nächsten Tag berichtete er mir, der Pfarrer sei über seine Wahl hoch erfreut und mehr noch über meine Bereitschaft, diesen heiligen Auftrag zu übernehmen. Er verlange aber, dass ich ihm meinen Entwurf zeige, sobald ich ihn abgeschlossen hätte, denn da der Stoff in das Gebiet der erhabensten Theologie gehöre, könne er mir erst dann gestatten, auf die Kanzel zu steigen, wenn er die Gewissheit habe, dass ich keine Ketzerei äußere. Ich war damit einverstanden, verfasste im Verlauf der Woche eine Festpredigt und schrieb sie ins Reine. Ich habe sie aufgehoben und finde sie sogar heute noch ausgezeichnet. Meine arme Großmutter schluchzte vor Erbauung, als sie ihr Enkelkind zu einem Apostel geworden sah. Ich musste ihr die Predigt vorlesen. Sie betete beim Zuhören ihren Rosenkranz und fand sie sehr schön. Signor Malipiero, der beim Zuhören nicht den Rosenkranz betete, meinte, sie werde dem Pfarrer nicht gefallen. Ich hatte mein Thema dem Horaz entnommen. Plura vere suis, non respondere favorem speratum meritis. Sie beklagten sich bitter, dass die erhoffte Gunst nicht ihren Verdiensten entspreche. Ich beklagte die Bosheit und den Undank des Menschengeschlechts, das den Plan vereitelt habe, den die göttliche Weisheit zu seiner Erlösung vorgesehen hatte. Es wäre Signor Malipiero lieber gewesen, wenn ich mein Thema nicht gerade einem heidnischen Autor entnommen hätte. Doch gefiel ihm, dass meine Predigt nicht mit lateinischen Zitaten gespickt war. Ich ging zum Pfarrer, um sie ihm vorzulesen. Er war nicht zu Hause, und während ich auf ihn wartete, verliebte ich mich in Angela, seine Nichte, die am Stickrahmen arbeitete. Sie sagte mir, sie sei schon seit langem darauf gespannt, mich kennenzulernen, und ich solle ihr, damit sie etwas zum Lachen habe, doch die Geschichte von dem Haarschopf erzählen, den ihr verteufelter Onkel mir abgeschnitten hatte. Diese Liebe wurde mir zum Schicksal, denn sie war schuld an zwei weiteren Liebschaften, die wiederum andere nach sich zogen und schließlich dazu führten, dass ich den geistlichen Stand aufgab. Doch wir wollen nicht vorgreifen. Als der Pfarrer nach Hause kam, war er offenbar nicht darüber erzürnt, mich im Gespräch mit seiner Nichte vorzufinden, die in meinem Alter war. Nachdem er meine Predigt gelesen hatte, sagte er, das sei eine ganz nette akademische Streitschrift, aber als Kanzelrede nicht geeignet. »Ich werde Ihnen eine von mir geben, die noch niemand kennt«, sagte er. »Die lernen Sie auswendig, und ich erlaube Ihnen zu sagen, sie sei von Ihnen.« »Ich danke Ihnen, Hochwürden, aber ich möchte etwas Eigenes vortragen oder gar nichts.« »Diese werden Sie jedenfalls nicht in meiner Kirche halten.« »Darüber müssen Sie mit Signor Malipiero sprechen. Vorerst werde ich meine Predigt zur Zensurbehörde bringen, dann zum Herrn Patriarchen, und wenn sie nicht genehm ist, werde ich sie einfach drucken lassen.« »Unterstehen Sie sich, junger Mann! Der Patriarch wird meine Ansicht teilen.« Am Abend erzählte ich Signor Malipiero vor allen Gästen meine Auseinandersetzung mit dem Pfarrer. Man bat mich, meine Festpredigt vorzulesen, und sie erntete allgemeinen Beifall. Man lobte meine Bescheidenheit, weil ich keinen einzigen Kirchenvater zitiert hatte, die ich bei meiner Jugend gar nicht kennen konnte, und die Frauen fanden es bewundernswert, dass kein anderes lateinisches Zitat darin vorkam als der Text des Horaz, der zwar ein großer Wüstling gewesen sei, aber dennoch sehr kluge Sachen gesagt habe. Eine Nichte des Patriarchen, die zugegen war, versprach mir, sich für mich bei ihrem Onkel zu verwenden, bei dem ich Einspruch zu erheben gedachte. Doch Signor Malipiero meinte, ich solle mich am nächsten Morgen mit ihm beraten, ehe ich weitere Schritte unternehme. Ich gehorchte, und er ließ den Pfarrer holen, der auch sofort kam. Zuerst ließ ich diesen reden, so viel er wollte. Dann überzeugte ich ihn mit der Feststellung, dass entweder der Patriarch die Zustimmung zu meiner Predigt geben und ich sie halten würde, ohne dass er dabei gefährdet sei, oder dass er sie mir verweigern würde. Dann würde ich mich selbstverständlich beugen. »Gehen Sie nicht zu ihm«, meinte er, »und ich stimme Ihrer Predigt zu. Ich bitte Sie nur, den Text zu ändern, denn Horaz war ein Gottesleugner.« »Warum zitieren Sie dann Seneca, Origenes, Tertullian, Boetius, die doch Samt- und Sondersketzer waren und ihnen ein noch größeres Gräuel sein müssen als Horaz, der ja schließlich kein Christ sein konnte?« Zuletzt aber gab ich Signor Malipiero zuliebe nach und setzte den Text ein, den der Pfarrer wünschte, obwohl er nicht zu meiner Predigt passte. Ich gab ihm das Manuskript, um einen Vorwand zu haben, es am nächsten Tag bei ihm abzuholen und dabei mit seiner Nichte zu plaudern. Ich hielt meine Predigt in der Kirche San Samuele vor einer erlesenen Zuhörerschaft. Ich erntete großen Beifall, und alle Welt prophezeite mir, ich würde einmal der erste Prediger des Jahrhunderts werden, da niemals bisher ein 15-Jähriger sich dieser Aufgabe so gut entledigt habe wie ich. In dem Beutel, in den der Sitte gemäß fromme Gaben für den Prediger gesteckt werden, fand der Sakristan, als er ihn leerte, ungefähr 50 Zechinen und ein paar Liebesbriefchen, an denen die Frömmler Anstoß nahmen. Ein anonymes Briefchen, dessen Schreiberin ich zu erraten glaubte, ließ mich einen Fehler begehen, den ich dem Leser lieber ersparen möchte. Diese reiche Ernte ließ mich bei dem großen Geldmangel, an dem ich litt, allen Ernstes daran denken, Prediger zu werden. Ich besprach meine Absicht mit dem Pfarrer und bat ihn um seine Hilfe. Dadurch verschaffte ich mir die Möglichkeit, jeden Tag zu ihm zu gehen. Dort verliebte ich mich immer mehr in Angela, die sich meine Zuneigung wohl gern gefallen ließ, aber tugendhaft wie ein Drache blieb und sich darauf versteifte, mir nicht die geringste Gunst zu gewähren. Sie wollte, dass ich den geistlichen Stand aufgebe und sie zur Frau nehme. Dazu konnte ich mich nicht entschließen. Doch da ich hoffte, sie von ihrer Ansicht abzubringen, ließ ich nicht locker. Ihr Onkel hatte mir den Auftrag gegeben, eine Festpredigt auf den heiligen Josef zu verfassen und sie am 19. März 1741 zu halten. Ich entwarf sie, und sogar der Pfarrer sprach begeistert davon. Doch es stand geschrieben, dass ich nur ein einziges Mal auf Erden predigen sollte. Hier folgt diese unglückliche Geschichte. Sie ist nur allzu wahr, und herzlose Menschen fanden sie komisch. Ich glaubte nicht, mir allzu viel Mühe geben zu müssen, um meine Predigt auswendig zu lernen. Ich war ja der Verfasser und wusste, dass ich sie konnte. Dass ich sie dummerweise vergessen könnte, schien mir außer dem Bereich der Möglichkeit zu liegen. Gewiss, ich konnte einen einzelnen Satz vergessen, aber dann würde ich wohl imstande sein, einen anderen dafür einzusetzen. Ebenso wie ich nie stecken blieb, wenn ich vor einer guten Gesellschaft etwas erzählte, hielt ich es für undenkbar, dass mir vor Zuhörern die Sprache versagen könnte, unter denen ich niemanden wusste, der mich hätte einschüchtern und der Fähigkeit klarer Überlegung berauben können. Ich vertrieb mir also die Zeit wie gewöhnlich und begnügte mich damit, abends und morgens meine Predigt durchzulesen, um sie meinem Gedächtnis einzuprägen, über das ich mich bisher nie zu beklagen hatte. Am 19. März also, dem Tag, an dem ich um 4 Uhr nachmittags auf die Kanzel steigen sollte, um meine Predigt zu halten, brachte ich es nicht über mich, mir das Vergnügen zu versagen, mit dem Grafen von Montreal zu speisen. Dieser wohnte bei mir und hatte den Patrizier Barozzi eingeladen, der nach Ostern seine Tochter, die Contessa Lucia, heiraten sollte. Ich saß noch bei Tisch mit der ganzen erlauchten Gesellschaft, als ein Geistlicher erschien und mich daran erinnerte, dass man mich in der Sakristei erwarte. Mit vollem Magen und hohlem Kopf machte ich mich auf, eilte in die Kirche und bestieg die Kanzel. Den Anfang meiner Predigt brachte ich ganz gut heraus und machte eine Pause. Aber kaum hatte ich dann die ersten 100 Worte der Auslegung gesprochen, wusste ich nicht mehr, was ich gesagt hatte, noch was ich sagen sollte. Als ich nun erst recht fortfahren wollte, verhaspelte ich mich. Was mich schließlich völlig aus dem Konzept brachte, war ein dumpfes Gemurmel in der Zuhörerschaft, die nur zu gut merkte, dass ich den Faden verloren hatte. Ich sah mehrere Leute die Kirche verlassen. Ich glaubte, Lachen zu hören. Ich verlor den Kopf und zugleich jede Hoffnung, mich aus der Klemme zu ziehen. Ich kann meinem Leser versichern, dass ich nie genau gewusst habe, ob ich nur so tat, als fiele ich in Ohnmacht, oder ob ich tatsächlich das Bewusstsein verlor. Ich weiß nur noch, dass ich mich auf den Boden der Kanzel fallen ließ und heftig mit dem Kopf gegen die Wand schlug, als wollte ich ihn zerschmettern. 2 Geistliche eilten herbei, um mir aufzuhelfen, und führten mich in die Sakristei, wo ich, ohne mit irgendjemand ein Wort zu sprechen, Mantel und Hut nahm und nach Hause ging. Dort schloss ich mich in mein Zimmer ein und zog den kurzen Rock an, wie ihn ein Abate auf dem Lande trägt. Nachdem ich dann das Nötigste in meinen Mantelsack gepackt hatte, ging ich zu meiner Großmutter, um Geld von ihr zu erbitten, und fuhr nach Padua, um mir dort meine Studienbestätigungen zu beschaffen. Ich traf um Mitternacht dort ein und übernachtete bei meinem guten Dr. Gozzi, dem ich aber wohlweislich nichts von meinem Missgeschick erzählte. Nachdem ich alles, was für mein Doktorat im nächsten Jahr nötig war, getan hatte, kehrte ich zu Ostern nach Venedig zurück, wo inzwischen mein Missgeschick vergessen war. Aber Predigen kam für mich nicht mehr in Frage. Man sprach mir vergeblich Mut zu, ich hatte diesen Beruf endgültig entsagt.